scharfes, dunkles Reißen des Herzens aus dem Arsch. Wie in Trance stehe ich. Hat in meinem Kopf keinen Platz, sondern alle meine Erfahrungen ein bisschen an. So liege ich schleichend in der Horizontale, was die Ruhe in mich herschiege. Wenn. Schmerz hält Einzugsnerven in das Leibchen. Nichts, was hier ist, was einer kommt, zu morgen, und alles, was er lang, wenn er geht, liegen hängende Wände, fremde Fassade, neben mir, hinter Glas, uraltes Holz, aus Traben, die ich verehre, Rehefieden bewahren. Schmackloses am Tage, es ist ein Klatsch und Unruhen in der Nacht. Machen mich freireißend, schwer Stimmen, Rede, Monologe. Und inhaltlich so dünn, wie ihr selber seht. Die Schmerzen zogen aus, mussten Sneimchen reiten, um zu gehen. Niemand lässt mich gehen, auch nicht mein stiller Begleiter. Thank you.